Abschnitt 7 aus Die Blinde, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 4, Teil 2. Den 5. September, 6 Uhr morgens. Ich habe nur wenige Stunden eines unruhigen, fortwährend durch schreckliche Träume gestörten Schlafes genossen. Unablässig schreckten mich nervöse Zuckungen, die meinen ganzen Körper aufs Tiefste zu erschüttern schienen. Ich kann es nicht länger ertragen. Die Sonne geht auf, ich bin aufgestanden und hier sitze ich an meinem Schreibtisch und versuche es, den noch unvollständigen Bericht der gestrigen Ereignisse in meinem Tagebuch zu ergänzen. Ich habe eben zum Fenster hinausgesehen und da hat mich etwas merkwürdig frappiert. Ich habe hier noch nicht einen so dicken Nebel gesehen wie diesen Morgen. Von der See ist fast nichts zu sehen. Alles ist so trübe und dunkel. Selbst die Gegenstände hier in meinem Zimmer sehe ich nicht entfernt so deutlich wie gewöhnlich. Offenbar dringt der Nebel durch das geöffnete Fenster ins Zimmer. Er drängt sich zwischen mir und mein Papier und zwingt mich, mich dicht über die Blätter hinzubeugen, um zu sehen, was ich schreibe. Wenn die Sonne erst höher am Himmel steht, werden die Gegenstände schon wieder klarer werden. Inzwischen muss ich es so gut machen, wie ich kann. Grosse kam nach seinem Spaziergang wieder, war aber in seinem Wesen noch ganz ebenso geheimnisvoll wie vorher. Er befahl mir ganz peremptorisch, meine Augen nicht zu sehr anzustrengen und verbot mir, wie ich bereits erwähnt hatte, alles Lesen und Schreiben. Als ich ihn aber nach seinen Gründen fragte, wusste er mir zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, keine Gründe anzugeben. Ich mache mir deshalb auch kein Gewissen daraus, ihm nicht zu gehorchen. Aber doch macht es mich offen gestanden etwas unbehaglich, wenn ich an sein gestriges sonderbares Benehmen denke. Er sah mich mit einem höchst sonderbaren Blick an, wie wenn er etwas in meinem Gesichte finde, was er früher noch nie gesehen habe. Zweimal verabschiedete er sich von mir und zweimal kam er wieder und schwankte, ob er nicht lieber in Ramsgate bleiben und seine Patienten in London für sich selber sorgen lassen wolle. Seiner merkwürdigen Unentschlossenheit machte schließlich ein von London an ihn abgeschicktes Telegramm ein Ende, vermutlich die dringende Aufforderung eines seiner Patienten zurückzukommen. In schlechtester Laune ging er eiligst davon und sagte mir nur noch, dass ich ihn am 6. dieses Monats wieder erwarten solle. Als dann später Oskar kam, harrte meiner noch eine Überraschung. Wie Grosse war auch Oskar wie umgewandelt und benahm sich auch ganz sonderbar. Zuerst war er so kalt und schweigsam, dass ich glaubte, er sei beleidigt. Dann aber verfiel er plötzlich in das entgegengesetzte Extrem, sprach so viel und so laut und wurde so ausgelassen heiter, dass meine Tante mich leise fragte, ob ich nicht wie sie glaube, dass er zu viel getrunken habe. Schließlich sang er zu meiner Begleitung am Klavier und brach dann plötzlich ab. Ohne ein Wort der Erklärung oder Entschuldigung ging er plötzlich in die andere Ecke des Zimmers. Als ich ihm einige Augenblicke später dahin folgte, sah er mich mit einem Blick an, der mich unbeschreiblich unglücklich machte, einem Blick, wie wenn er geweint hätte. Spät am Abend schlief meine Tante über ihrem Buch ein, so dass wir nun in einem kleinen Nebenzimmer miteinander sprechen konnten. Ich war es, die Gelegenheit ergriff, nicht er. Er war so unbegreiflich wenig bereit, mit mir ins Nebenzimmer zu gehen, dass ich etwas sehr Unweibliches tun, ich meine seinen Arm ergreifen, ihn selbst hineinführen und ihn flüsternd bitten musste, mir zu sagen, was er habe. »Nichts als mein altes Leiden«, antwortete er. Ich nötigte ihn, sich auf ein altmodisches Kanapee, auf welchem gerade zwei Personen Platz hatten, zu mir zu setzen. »Was verstehst du unter deinem alten Leiden?«, fragte ich. »Oh, du weißt ja, ich weiß nichts. Du würdest es wissen, wenn du mich wirklich liebtest.« »Oskar, du solltest dich schämen, das zu sagen, dich schämen, an meiner Liebe zu zweifeln.« »Wirklich? Solange ich hier bin, zweifle ich, ob du mich liebst. Es fängt nachgerade an, bei mir ein altes Leiden zu werden. Nimm keine Notiz davon, ich leide bisweilen noch ein wenig.« Er war so grausam und so ungerecht, dass ich aufstand, um fortzugehen, ohne ein Wort weiter zu sagen. Aber ach, er sah so verlassen und so ergeben aus, wie er mit gesenktem Kopf und die Hände nachlässig über die Knie gekreuzt dasaß, dass ich es nicht über mich gewinnen konnte, hart gegen ihn zu sein. Hatte ich Unrecht? Ich weiß es nicht. Ich verstehe mich nicht darauf, Männer zu behandeln und habe jetzt keine Madame Pratolungo, um mich in dieser Kunst zu unterweisen. Recht oder Unrecht, das Ende war, dass ich mich wieder zu ihm setzte. »Du müsstest mich um Verzeihung bitten«, sagte ich, »dass du so von mir denkst und so von mir sprichst, wie du es tust.« »Ich bitte dich um Verzeihung«, antwortete er demütig, »es tut mir leid, wenn ich dich gekränkt habe.« Wie konnte ich da widerstehen? Ich legte meine Hand auf seine Schulter und versuchte es, ihn zu bewegen, den Kopf zu erheben und mich anzusehen. »Willst du in Zukunft immer an mich glauben? Versprich mir das.« »Ich kann mir versprechen, es zu versuchen, Lucilla, mehr kann ich, wie die Dinge jetzt liegen, nicht versprechen.« »Wie die Dinge jetzt liegen? Du sprichst ja heute Abend in Rätseln, erkläre dich näher.« »Ich habe mich schon heute Morgen auf dem Hafendamm erklärt.« Das war hart, nachdem er mir Bedenkzeit bis zum Ende der Woche gegeben, mir seinen Vorschlag zu überlegen. Ich zog meine Hand von seiner Schulter herab. Er, der, solange ich blind war, nie etwas getan hatte, was mich unangenehm berühren oder mich betrüben konnte, hatte mich jetzt in wenigen Minuten zum zweiten Mal unangenehm berührt und betrübt. »Willst du mich zwingen?« fragte ich, »nachdem du mir heute Morgen Bedenkzeit gegeben hast?« Jetzt stand er seinerseits auf, matt und mechanisch wie ein Mensch, der nicht weiß, was er tut. »Dich zwingen?« wiederholte er. »Habe ich das gesagt? Ich weiß selbst nicht, was ich sage und was ich tue. Du hast Recht und ich habe Unrecht. Ich bin ein elender Mensch, Lucilla. Ich bin deiner gänzlich unwürdig. Es wäre besser für dich, du sähest mich nie wieder.« Er hielt inne, ergriff meine beiden Hände und sah mich mit einem tief traurigen Blick an. Dann ließ er plötzlich meine Hände los, sagte »Gute Nacht, liebes Kind« und schickte sich an, fortzugehen. Ich hielt ihn zurück. »Willst du schon fort?« fragte ich. »Es ist noch nicht spät.« »Es ist besser für mich, wenn ich gehe.« »Warum denn das?« »Ich bin in einer trüben Stimmung. Es ist besser für mich, wenn ich allein bin.« »Sage das nicht, das klingt wie ein Vorwurf gegen mich.« »Im Gegenteil, es ist nur meine Schuld. Gute Nacht.« Ich wollte ihm nicht Gute Nacht sagen, ich wollte ihn nicht fortlassen. Die bloße Tatsache, dass er fortgehen wollte, enthielt einen Vorwurf für mich. Das hatte er noch nie getan. Ich bat ihn, sich wieder zu setzen. Er schüttelte den Kopf. »Bleibe noch 10 Minuten.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Bleibe 5 Minuten.« Statt mir zu antworten, nahm er sanft eine lange Locke meines Haars in die Hand, die mir auf den Hals herabhing. Ich hatte mir diesen Abend zufällig meiner Tante zu Gefallen von ihrer Kammerjungfer mein Haar altmodisch frisieren lassen. »Wenn ich noch 5 Minuten länger bleibe«, sagte er, »so muss ich dich um etwas bitten.« »Um was denn?« »Du hast so schönes Haar, Lucilla.« »Du willst doch nicht etwa eine Locke von meinem Haar haben?« »Warum denn nicht?« »Ich habe dir ja schon vor Jahren ein solches Andenken gegeben. Hast du das vergessen?« Anmerkung: Das Andenken hatte natürlich der wahre Oscar bekommen und befand sich damals wie noch jetzt in seinem Besitz. Man beachte, wie rasch der falsche Oscar, sobald er zur Besinnung kommt, das begreift und wie geschickt er seine Entschuldigung darauf gründet. P. Punkt. Er errötete tief und senkte die Augen zu Boden. Ich sah deutlich, dass er sich schämte und musste schließen, dass er das Andenken wirklich vergessen habe. Eine Locke von seinem Haar befand sich in jenem Augenblick in einem Medaillon, das ich um den Hals trug. Ich hatte, glaube ich, mehr Grund, an ihm zu zweifeln, als er an mir. Ich fühlte mich so gekränkt, dass ich beiseite trat und für ihn Platz machte, fortzugehen. »Du willst fortgehen«, sagte ich, »ich will dich nicht länger aufhalten.« Jetzt war die Reihe an ihm, mich zu bitten. Und wenn mir nun dein Andenken geraubt wäre, sagte er, wie wenn jemand, den ich lieber nicht nennen möchte, es mir fortgenommen hätte. Ich verstand ihn auf der Stelle. Sein unglücklicher Bruder hatte es ihm weggenommen. Mein Arbeitskorb stand dicht neben mir. Ich schnitt mir eine Haarlocke ab und band die beiden Enden desselben mit einem Stückchen blauen Bandes zusammen. »Wollen wir wieder gute Freunde sein, Oskar?« war alles, was ich sagte, als ich ihm die Haarlocke in die Hand drückte. Wie von Wahnsinn ergriffen, schlang er seine Arme um mich, drückte mich so heftig an sich, dass er mir weh tat, und küsste mich so leidenschaftlich, dass er mich erschreckte. Noch ehe ich wieder so weit zu Atem gekommen war, um mit ihm reden zu können, hatte er mich losgelassen und war in so jäher Eile davongegangen, dass er im Hinausgehen einen kleinen Tisch, auf welchem Bücher lagen, umstieß und meine Tante aufweckte. Die alte Dame rief nach mir mit ihrer gewaltigsten Donnerstimme und präsentierte sich mir in der allersauersten Laune. Grosse war nach London abgereist, ohne sich im Mindesten bei ihr zu entschuldigen, und Oskar hatte ihren Tisch mit Büchern umgeworfen. Die durch diese beiden groben Insulten erweckte Entrüstung verlangte laut ein Opfer, und er sah, da im Augenblick niemand anderes in der Nähe war, mich zu demselben. Meine Tante fand zum ersten Mal, dass sie zu viel unternommen habe, als sie sich die alleinige Obhut ihrer Nichte in Ramsgate aufgebürdet. »Ich kann unmöglich die ganze Verantwortlichkeit tragen«, sagte sie. »Es ist in meinem Alter zu viel für mich. Ich werde deinem Vater schreiben, Lucilla. Du weißt, ich habe ihn immer gehasst und werde ihn immer hassen. Seine politischen und religiösen Ansichten sind bei einem Geistlichen geradezu verabscheuungswürdig. Aber er ist doch einmal dein Vater, und es ist nach dem, was der grobe Deutsche über deine Gesundheit gesagt hat, meine Pflicht, ihm anzubieten, dich wieder zu ihm zu bringen oder wenigstens seine ausdrückliche Genehmigung dazu einzuholen, dass du noch länger unter meiner Obhut hier bleibst. Beides würde mich, wie du siehst, meiner Verantwortlichkeit entheben. Meiner Stellung vergebe ich dadurch nichts. Meine Stellung ist mir ganz klar. Ich würde die Einladung deines Vaters zu deiner Hochzeit in aller Form angenommen haben, wenn die Hochzeit stattgefunden hätte. Daraus ergibt es sich als selbstverständlich, dass ich deinem Vater in aller Form berichten kann, wie der ängstliche Ausbruch über deinen Gesundheitszustand lautet. Wie brutal derselbe auch geäußert worden sein mag, es war doch immer ein ärztlicher Ausspruch, den ich verpflichtet bin, deinem Vater mitzuteilen. Da ich nur zu gut wusste, wie lebhaft mein Vater die Abneigung meiner Tante gegen ihn erwiderte, bot ich alles auf, den Entschluss meiner Tante zu bekämpfen, ohne die Sache noch schlimmer zu machen, dass ich ihr meine wahren Motive mitteilte. Nicht ohne Schwierigkeit gelang es mir endlich, sie zu bewegen, mit dem beabsichtigten Bericht über mich noch ein paar Tage zu warten, und wir schieden voneinander, nachdem der Anfall von schlechter Laune bei meiner Tante wie gewöhnlich rasch vorübergegangen war, wieder als gute Freunde. Diese kleine Episode in der Geschichte des Abends lenkte meine Gedanken im Augenblick von Oskars sonderbarem Benehmen ab. Aber von dem Augenblick an, wo ich hier in meinem Zimmer allein war, habe ich bis jetzt fast unaufhörlich daran denken müssen und davon geträumt, so schreckliche Träume, dass meine Feder sich sträubt, sie niederzuschreiben. Wenn wir uns heute wiedersehen, wie wird er aussehen? Was wird er sagen? Er hatte gestern recht. Ich bin wirklich kalt gegen ihn. Mit meinen Gefühlen für ihn ist eine Veränderung vorgegangen, die ich selbst nicht verstehe. Mein Gewissen klagt mich jetzt, wo ich allein bin, an, und doch ist es, Gott weiß es, nicht meine Schuld. Wie beklage ich Oskar, wie beklage ich mich selbst? Noch nie, solange wir hier vereint sind, habe ich mich so nach ihm gesehnt wie in diesem Augenblick. Er kommt bisweilen zum ersten Frühstück. Wird er es heute tun? Oh, wie mich meine Augen schmerzen und wie der Nebel nicht aus dem Zimmer weichen will. Wie wäre es, wenn ich das Fenster schlösse und mich noch eine Weile wieder ins Bett legte? 9 Uhr morgens. Vor einer halben Stunde kam die Jungfer ins Zimmer und weckte mich. Sie wollte wie gewöhnlich das Fenster öffnen. Ich hielt sie zurück. »Ist der Nebel fort?« fragte ich. Das Mädchen sah mich erstaunt an. »Was für ein Nebel, Fräulein!« »Haben Sie ihn nicht gesehen?« »Nein, Fräulein.« »Wann sind Sie denn aufgestanden?« »Um 7 Uhr, Fräulein.« Um 7 Uhr schrieb ich noch an meinem Tagebuch und der Nebel lag noch auf allen Gegenständen im Zimmer. Personen niedrigen Standes achten meistens merkwürdig wenig auf die sie umgebende Natur. In den Tagen meiner Blindheit konnte ich von Dienstboten und Arbeitern nie eine befriedigende Auskunft über die Aussichten von Dymchurch erhalten. Sie schienen für nichts, was außerhalb ihrer Küche oder ihres sonstigen Arbeitsfeldes lag, ein Auge zu haben. Ich stand auf, führte das Mädchen selbst ans Fenster und öffnete dasselbe. »Da sehen Sie«, sagte ich, »der Nebel ist nicht ganz so dick mehr wie vor einigen Stunden, aber er liegt doch immer noch deutlich da.« Das Mädchen blickte ganz erstaunt hin und her zwischen mir und der Aussicht vor uns. »Nebel«, wiederholte sie, »bitte um Vergebung, Fräulein, aber so viel ich sehen kann, ist es ein schöner, klarer Morgen.« »Klar«, wiederholte ich meinerseits, »ja, Fräulein.« »Wollen Sie damit sagen, die Aussicht auf die See sei klar?« »Die See ist schön blau, Fräulein, und die Aussicht ganz frei. Man kann ja die Schiffe sehen.« »Wo sind deine Schiffe?« Sie deutete zum Fenster hinaus auf einen bestimmten Fleck. »Da sind 2, Fräulein. Ein großes Schiff mit 3 Masten und dicht dahinter ein kleines Schiff mit 1 Mast.« Ich sah ihrem Finger nach und strengte meine Augen an. Alles, was ich an der von dem Mädchen als den Platz der Schiffe bezeichneten Stelle entdecken konnte, war ein trüber, grauer Nebel mit etwas wie einem kleinen, blauen Fleck darauf. Zum ersten Mal fuhr mir der Gedanke durch den Kopf, dass die Trübung, die ich dem Nebel zugeschrieben, wohl in Wahrheit in meinen Augen liegen möge. Im ersten Augenblick war ich ein wenig erschrocken. Ich trat vom Fenster zurück und erklärte dem Mädchen meinen Irrtum so gut ich konnte. Ich schickte sie dann, sobald ich konnte, fort, wusch meine Augen mit einem von Grosse verordneten Augenwasser und versuchte es wieder, an meinem Tagebuch weiterzuarbeiten. Zu meinem Trost geht es jetzt besser als vorhin. Aber doch will ich mir diese Erfahrung zur Warnung dienen lassen, Grosses Vorschriften etwas strenger zu beobachten, als ich es bisher getan habe. Sollte er an meinen Augen etwas bemerkt haben, was er mir zu sagen Anstand genommen hätte? Unsinn! Grosse ist nicht der Mann, sich vor einem offenen Ausspruch zu scheuen. Ich habe meine Augen nur ein wenig zu sehr angestrengt, das ist das Ganze. Ich will mein Tagebuch schließen und zum Frühstück hinuntergehen. 10 Uhr vormittags. Ich muss mein Tagebuch noch einen Augenblick wieder öffnen. Es hat sich etwas ereignet, was ich notwendig in diese Erzählung der Geschichte meines Lebens eintragen muss. Ich bin so verdrießlich und so aufgebracht. Die Jungfer, diese dumme Schwatzliese, hat meiner Tante erzählt, was heute Morgen zwischen ihr und mir an meinem Fenster vorgegangen ist. Meine Tante hat das sofort beunruhigt und sie bestand darauf, nicht nur an Grosse, sondern auch an meinen Vater zu schreiben. Bei seiner gereizten Stimmung gegen meine Tante wird mein Vater ihren Brief entweder unbeantwortet lassen oder sie durch eine unartige Antwort beleidigen. In beiden Fällen werde ich der leidende Teil sein. Meine Tante wird sich für die Beleidigung meines Vaters, den sie nicht erreichen kann, an mir rächen. Nervös und verstimmt, wie ich es bereits bin, macht mich die Aussicht, mich in einen neuen Familienstreit verwickelt zu sehen, ganz elend. Wenn ich daran denke, ergreift mich die Lust meiner Tante, undankbarerweise zu entlaufen. Noch immer keine Spur und keine Nachrichten von Oskar. Mittags 12 Uhr. Es bedurfte nur noch einer Prüfung, um mein Leben hier ganz unerträglich zu machen, und diese Prüfung ist jetzt gekommen. Eben übergab mir ein Bote aus dem Hotel einen Brief von Oskar. Er teilt mir darin mit, dass er beschlossen habe, Ramsgate mit dem nächsten Zuge zu verlassen. Der nächste Zug geht in 14 Minuten ab. Guter Gott, was soll ich tun? Meine Augen brennen. Ich weiß, es schadet Ihnen, wenn ich weine, aber wie kann ich umhin zu weinen? Wenn ich Oskar fortgehen lasse, so ist es zwischen uns vorbei. Das sagt mir sein Brief deutlich genug. Warum bin ich so kalt gegen ihn gewesen? Es wäre nicht zu viel, wenn ich ihm meine ängstlichen Rücksichten zum Opfer brächte, um das wieder gut zu machen. Und doch schreckt etwas in mir beharrlich davor zurück. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss die Feder hinlegen und versuchen, ob ich denken kann. Meine Augen versagen mir völlig ihren Dienst. Ich kann nicht mehr schreiben. Anmerkung: Ich will hier eine Abschrift des Briefes hersetzen, von welchem Lucilla spricht. Nugent selbst behauptet, er habe denselben in einem Augenblick der Reue geschrieben, um ihr eine Gelegenheit zu geben, das Wort zu brechen, durch welches sie sich unschuldigerweise gegen ihn verpflichtet glaubte. Er erklärt, er habe, als er den Brief schrieb, aufrichtig geglaubt, sie werde sich durch denselben beleidigt fühlen. Eine andere Erklärung des Briefes ist die, dass Nugent, als er sich genötigt sah, Ramsgate zu verlassen, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen wollte, von Grosse, bei dessen Rückkehr am nächsten Tage als Betrüger bloßgestellt zu werden, die Gelegenheit ergriff und seine Abwesenheit als Mittel benutzte, um Lucilla zu bewegen, ihn nach London zu begleiten. Man frage mich nicht, welche von diesen beiden Auffassungen ich mir zu eigen mache. Aus Gründen, die der Leser verstehen wird, wenn er meine Erzählung zu Ende gelesen haben wird, möchte ich meine Ansicht hier lieber noch nicht aussprechen. Man lese den Brief und entscheide selbst. Meine teuerste Lucilla. Nach einer schlaflosen Nacht habe ich beschlossen, Ramsgate mit dem nächsten Zuge zu verlassen, der unmittelbar, nachdem du diesen Brief erhalten haben wirst, abgeht. Der gestrige Abend hat mich überzeugt, dass meine Gegenwart hier dich nach dem, was ich dir auf dem Hafendamme gesagt habe, unglücklich macht. Irgendein geheimer Einfluss, der zu mächtig ist, als dass du ihm widerstehen könntest, hat mir dein Herz abwendig gemacht. Wenn die Zeit gekommen sein wird, wo du dich zu entscheiden haben wirst, ob du unter den von mir proponierten Bedingungen mein Weib werden willst, so wirst du, das sehe ich nur zu deutlich voraus, Nein sagen. Lass mich dir die Sache weniger schwer machen, mein geliebtes Kind, indem ich es dir überlasse, das entscheidende Wort zu schreiben, anstatt es gegen mich auszusprechen. Wenn du deine Freiheit wieder zu erhalten wünschest, so will ich dich, es koste mich, was es wolle, von deinem Worte entbinden. Ich liebe dich zu innig, um dich deshalb zu tadeln. Meine Adresse in London steht auf der Rückseite. Lebe wohl, Oskar. Die auf der nächsten Seite stehende Adresse ist die eines Hotels. In dem Tagebuch folgen auf die letzten eben mitgeteilten Zeilen noch einige weitere. Aber bis auf einige vereinzelte Worte ist es unmöglich, die Schrift zu entziffern. Die nachteilige Wirkung auf ihre Augen, welche ihr unvorsichtiger Gebrauch derselben, ihr krampfhaftes Weinen, ihre unruhigen Nächte und die fortwährende durch Aufregung und Ungewissheit hervorgerufene Spannung geübt haben, hat offenbar die schlimmste jener unausgesprochenen Befürchtungen, welche Grosse bei ihrem Anblick hegte, gerechtfertigt. Die Handschrift, in welcher ihre letzten Zeilen geschrieben, ist positiv schlechter als ihr schlechtestes Schreiben in den Tagen ihrer Blindheit. Indessen ist der Entschluss, den sie nach Empfang des vorstehenden Briefes fasste, hinreichend ersichtlich aus einem Billet von Nugents Hand, welches ein Gepäckträger der Eisenbahn in Fräulein Batchfords Wohnung abgab. Spätere Ereignisse machen es notwendig, dem Leser auch dieses Billet mitzuteilen. Es lautet wie folgt: Gnädige Frau, ich schreibe Ihnen auf Lucillas Wunsch, um Sie zu bitten, sich nicht zu ängstigen, wenn Sie finden, dass Ihre Nichte Ramsgate verlassen hat. Sie begleitet mich auf meine ausdrückliche Bitte nach dem Hause einer Verwandten von mir, einer verheirateten Frau, unter deren Obhut sie bis zu unserer Verheiratung bleiben wird. Die Gründe, welche sie zu diesem Schritt veranlasst haben und welche sie nötigen, ihren neuen Aufenthaltsort für jetzt geheim zu halten, werden wir Ihnen und Ihrem Vater am Tage unserer Hochzeit offen mitteilen. Inzwischen bittet Lucilla Sie, Ihre plötzliche Abreise zu entschuldigen und diesen Brief an Ihren Vater zu befördern. Sie beide werden sich hoffentlich erinnern, dass sie mündig ist und dass sie nur ihre Heirat mit einem Manne beschleunigt, mit dem sie mit Genehmigung ihrer Familie schon lange verlobt ist. Ihr ganz ergebener Oskar Dubourg. Dieser Brief wurde Fräulein Batchford beim zweiten Frühstück fast in demselben Augenblick übergeben, wo die Magd ihrer Herrin gemeldet hat, dass das Fräulein nirgends zu finden ist und dass ihr Reisesack aus ihrem Zimmer verschwunden sei. Der Zug nach London war bereits um diese Zeit fort. Fräulein Batchford, die kein Recht hatte einzuschreiten, beschloss nach einer Beratung mit einem Freunde sofort nach Dymchurch zu reisen und die Sache in Herrn Finchs Hände zu legen. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Januar 2024.